Schurmo. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Izot. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Zweiter Teil. Eigentlich war es ein gutes Leben. Den Dienst bei der Marseille-Polizei hatte ich quittiert. Ich hatte genug von der Korruption in den eigenen Reihen. Und jetzt brauchte ich nur in mein Boot zu steigen, zu angeln und über den Zustand der Welt im Allgemeinen und den der Mafia im Besonderen nachzudenken. Fonfon mit seiner Kneipe und Honorine, meine Nachbarin, sorgten für mich. Und in Legout ahnte man kaum, dass man nur 20 Minuten von Marseille weg war. Aber die Beschaulichkeit endete mit einem Schlag, als eines Tages meine Cousine Gilou erschien. Ich hatte sie eigentlich aus den Augen verloren, wusste nur, dass sie verheiratet war. Ihr 16-jähriger Sohn war verschwunden und nun suchte sie Hilfe bei mir. Schneller als ich dachte, war ich wieder mitten in einer widerwärtigen Mordgeschichte. Ein Zeitungsbericht ließ keinen Zweifel daran, dass Gitou, ihr Sohn, zusammen mit dem algerischen Historiker Ossine Draoui erschossen worden war, im Haus eines wohlhabenden Architekten, Adrien Fabre, mit dessen Sohn Matthias Gitou befreundet war. Wie aber sollte ich Gelou das beibringen? Zu allem Überfluss wurde auch noch mein alter Kumpel Serge, der sich um herumlungernde Kinder algerischer Einwanderer kümmerte, umgebracht. Wer verfolgte da welche Interessen? Murat, der Bruder von Gitous algerischer Freundin Naima, wies mir einen Weg. Ich ahnte noch etwas und rief Fabres attraktive vietnamesische Frau an. Montale hier, ich habe Sie hoffentlich nicht geweckt. Nein. Ich dachte mir schon, dass Sie nochmal anrufen würden. Früher oder später. Ist Ihr Mann da? Ich wollte Ihnen was fragen. Vielleicht kann ich Ihnen antworten. Das würde mich wundern. Fragen Sie trotzdem? Hat er Ossine umgebracht? Sie legte auf. Ich wählte noch einmal. Sie nahm sofort ab. Das ist keine Antwort. Das war keine Frage. Dann habe ich eine andere. Wo kann ich Matthias treffen? Naima muss bei ihm sein. Na und? Hören Sie auf, die Unwissende zu spielen! Sie wissen, was los ist. Sie ist in Gefahr. Und Ihr Sohn auch. Wo können wir uns treffen? Im Maraîcher. Im La Plaine-Viertel. In einer Stunde? Ich hatte Murat vor Anselms Haus abgesetzt. Mein R5 hatte mich mit geschlossenen Augen zu Hassan in die Bar des Maraîchers im La Plaine-Viertel gebracht. Hassan stellte mir einen Whisky hin. Nur wenig später bahnte sich Kück den Weg zu meinem Tisch. Was trinkst du? Das Gleiche. Ich machte Hassan ein Zeichen. Sie fixierte mich wie ein Falke, der sein sicheres Opfer erspäht hat. Kück hörte sich gern reden und tat sich keinen Zwang an. Meine Mutter stammt aus gutem Hause. Mein Vater war Ingenieur. 1954 haben sie den Norden verlassen nach der Teilung des Landes. Er hat durch diesen Schritt seine Wurzeln verloren. Danach wurde er nie mehr glücklich. Die Kluft zwischen ihm und meiner Mutter wuchs. Wir sind dann nach Frankreich gegangen. Ist dein Vater dort geblieben? Er wollte nachkommen. Er wurde verhaftet. Wir haben nichts mehr von ihm gehört. Sonst noch Fragen? Sie könnten indiskret werden. Adrien habe ich nie geliebt, wenn es das ist, was du wissen willst. Aber ich schulde ihm alles. Durch ihn konnte ich aus dem Elend herauskommen. Ich schöpfte plötzlich neue Hoffnung für mich, für Matthias. Und wenn Matthias' Vater wiederkommt? Matthias' Vater war ein Freund meiner Mutter. Ich war 15,5. Er war meine erste und einzige Liebe. Er wurde auf der Straße erstochen. Kick hatte mein Knie zwischen ihre geklemmt. Sie sah mir fest in die Augen. Eine Frage musste ich ihr noch stellen. Warum hat dein Mann Usin töten lassen? Warum war er selber dort? Wer sind die Killer? Wo hat er sie kennengelernt? Ich wusste, dass dies der Wahrheit sehr nahe kam. Es passte alles. Naima hatte Adrien Faber in jener Nacht gesehen. Ich wusste nicht wie, aber sie hatte ihn gesehen. Sie kannte ihn, da sie öfters bei den Fabers gewesen war. Bei ihrem Ex-Freund Matthias. Und sie hatte ihm die ganze Schreckensgeschichte erzählt. Ihm, der diesen Vater, den nicht einmal seine Mutter liebte, nicht ausstehen konnte. Wie wäre es, wenn wir bei dir darüber reden? Nur eins noch, Kük. Ja, ich wusste schon, als du kamst. Matthias hat mich angerufen. Da, wo die beiden im Moment sind, sind sie in Sicherheit. Ich nahm den Weg über die Corniche. Nur um die Bucht von Marseille in voller Pracht vor Augen zu haben. Ich musste mich davon überzeugen, dass es das alles wirklich gab. Dass Marseille ein Schicksal war. Woran denkst du? Dass es woanders auf jeden Fall schlimmer ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Meer woanders schöner ist. Niemand schien uns zu folgen. Kück legte die Hand auf meinen Schenkel. Du lebst ja am Ende der Welt. Da bin ich zu Hause. Am Ende der Welt. Sie lehnte ihren Kopf an meine Schulter. Ich kannte Vietnam nicht, aber all seine Gerüche strömten mir entgegen. Der Morgen zog herauf, als ich Kück zum nächsten Taxistand brachte. Kück küsste mich auf die Lippen. Flüchtig. Der letzte Kuss. Der einzige. Denn wir wussten, was nicht geschehen war, würde auch nicht mehr geschehen. Auch das Bedauern gehörte zum Glück. Sie stieg ein, ohne sich umzudrehen. Ich kehrte um und fuhr nach Hause. Endlich schlafen. Jemand schüttelte mich sanft bei den Schultern. Gelou hat angerufen. Ich habe gesagt, sie schlafen. Ihr Alex da, der will, dass sie nach Gap zurückkehrt. Er sagt, er möchte mit ihnen sprechen, wegen Gitu. Was sagt Gelou dazu? Sie will nicht. Ich glaube, sie rechnet langsam mit dem Schlimmsten. Hallo? Loubé am Apparat. Wo warst du zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens? Warum? Montale, ich stelle hier die Fragen. Zu Hause. Allein? Mit einer Frau. Du weißt hoffentlich, wie sie heißt. Das kann ich nicht, Loubé. Hör gut zu, Montale. Ich kann dir ein Verbrechen anhängen. Du sagst mir jetzt ihren Namen. Ich sehe, ob das passt, hänge auf und in einer Viertelstunde bist du hier. Drücke ich mich klar aus. Adrien Fabers Frau, Kück. Und ich berichtete in allen Einzelheiten. Sehr gut, Küks Aussage stimmt mit deiner überein. Also los, komm her. Adrien Faber ist heute Nacht ermordet worden. Am Boulevard des Dames. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens. 3 Kopfschüsse. Hinter Chartreux folgte ich der plötzlichen Eingebung, nach Arnauds Bude zu sehen. Ich zögerte nicht eine Sekunde. Loubé kann warten, sagte ich mir. Ich parkte in der Rue Muret. Arnauds Tür stand offen. Ich ging hinein. Da hörte ich das Klicken eines Klappmessers in meinem Rücken. Ich hab dich gerochen, Blödmann. Vorwärts. Sadna. Wir gingen zu ihm rein. Er angelte sich sein Jagdgewehr und schob ein Magazin hinein. Dann schloss er die Tür. Wusstest du, dass dein Kumpel Serge ein Päderast der übelsten Sorte war? Es hat Klagen gegeben. Hass stieg in mir hoch. Ich schlag dir die Fresse zu Brei, Sadna. Spiel dich nicht auf. Ich hab was für dich. Etwas, das ich in Serges Wagen gefunden habe. Für ihn bestand das Leben nur aus Feilschen und Gemauschel. Unterm Ersatzreifen klebte ein Heft in einer Plastiktüte. Listen mit Namen und Adressen. Viertel für Viertel. Wie ein Netz, verstehst du? Falsche Papiere, Kohle, Dope, Waffen. Ich gebe dir das Heft und du verpisst dich. Warst nie hier, hast nichts gesehen. Ich hatte vermutet, dass ein Notizbuch existierte. Ich weiß nicht, was Serge ausheckte, aber ich kannte ihn. Er war gewissenhaft. Wer sagt, dass mich dein Heft interessiert? Ich sag dir, mit dem Ding kriegst du sie alle. Es war ein dickes Heft. Die zweite Hälfte glich einem Verzeichnis. Die erste Seite begann: Die nördlichen Viertel quellen über von jungen Börs, die bereit sind, Kamikaze zu machen. Ihre Drahtzieher sind der Polizei bekannt. Über ihnen sitzen weitere Köpfe, viele. Der einzige Name aus Bigot, Redouane. Mit allem, was Redouane seinem Bruder Murat nicht anvertraut hatte. Redouans Paten in den nördlichen Vierteln waren Nasser und ein gewisser Amel. Beide kampferprobte Extremisten, seit 1993. Vorher waren sie beim Ordnungsdienst der islamischen Jugendbewegung. Ein gewisser Rashid kümmerte sich um die Organisation und Unterbringung in Landferienhäusern am Fuß des Mont Ventoux. Wer dieses Training mitgemacht hat, führte er aus, kann nicht mehr zurück. Abweichler werden bedroht. Das Schicksal, das Verrätern in Algerien blüht, wird mit Hilfe von Fotos veranschaulicht. Fotos von Männern, die wie Schafe abgeschlachtet wurden. Der Eintrag über Redouane schloss: Orientierungslos, steht schwer unter Nassers und Amels Einfluss. Kann gefährlich werden. Was hatte Serge vor? Eine Untersuchung? Er hat die Seiten gewechselt. Nicht ganz freiwillig. Er arbeitete für den Verfassungsschutz. Serge? Nach seinem Rausschmiss damals hat der Verfassungsschutz sich auf ihn gestürzt, mit einem Dossier voller Elternaussagen, Klagen, dass er Kinder gefickt hat. Als sie kamen, lag er gerade mit einem im Bett. Diese Wahnsinnigen, dachte ich. Ja, das waren ihre Methoden. Um irgendein Netz zu unterwandern, schreckten sie vor nichts zurück. Woher weißt du das alles? Von Dutet. Er und ich, wir kommen gut miteinander klar. Klar. Mit einem Mal verstand ich, warum Serges Tod unter den Teppich gekehrt wurde. Keine Öffentlichkeit für einen Typen vom Verfassungsschutz, der umgelegt wird. Das Heft, hast du mit irgendjemandem drüber gesprochen? Mit Dutet. Wann? Vor 2 Stunden. Es wundert mich, dass du noch lebst. Wieso? Wenn Dutet die Bärtigen in Ruhe lässt, heißt das, er macht Geschäfte mit ihnen, du Trottel. Im selben Moment krachte es. Rechts fing ein Schrotthaufen Feuer. Molotow-Cocktails, diese Schweine. Ich ging runter und erreichte das Fenster. Ich sah Redouane ans untere Ende der Müllhalde laufen. Nasser konnte nicht weit sein. Und der andere, Amel, war der auch da? Ich hatte wirklich keine große Lust, in diesem Rattenloch zu krepieren. Sadna auch nicht. Aber es hatte ihn erwischt. Er robbte stöhnend in meine Richtung. Lass mich nicht im Stich! Das Feuer griff auf seine Bude über. Ich rannte zum Tisch, um Serges Heft mitzunehmen. Gleich würde alles in die Luft fliegen. Sadna war bis zur Tür gekrochen. Er klammerte sich an mein Bein. Er verlor den Verstand. Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Du wirst krepieren, siehst du? Das ist die Hölle, die echte, für Aasgeier wie dich. Jetzt holt dein Hundeleben dich ein. Ich verpasste ihm einen harten Schlag mit dem Kolben seines Gewehrs auf das Handgelenk. Er schrie auf. Ich stürmte hinaus und rannte ums Haus. Das Feuer griff um sich. Ich warf das Gewehr so weit wie möglich in die Flammen und rannte fort, ohne anzuhalten. Als ich im Kanal ankam, ging Sadnas Bruchbude in Flammen auf. Sadna verbrannte und sein Tod zerknallte mir das Trommelfell. Aber ich bereute nichts. Es war klar, dass Loubet tobte. Gib mir nur noch 1 Stunde. Er tobte erneut. Er hatte recht, aber es war langweilig. Tu mir einen Gefallen, ruf mich in einer Viertelstunde an, bei Pertin auf dem Revier. Das musst du mir erstmal erklären. Lohnt sich nicht, ruf mich an, dann komme ich auch. Ganz bestimmt, lebend, meine ich. Ich legte auf, dann rief ich Gelou an. Zimmer 406, bitte. Tut mir leid, Madame und Monsieur Nani sind ausgegangen. Mein Name ist Montale. Sagen Sie ihm bitte, dass ich gegen 2:30 nochmal anrufen werde. Nani. Gelou und Alexandre Nani. Der Morgen war nicht ganz verloren. Jetzt wusste ich immerhin Alexandres Nachnamen. Als ich das Revier betrat, sprang mir als erstes ein Aufruf ins Auge, bei den Gewerkschaftswahlen der Polizei die Front National zu wählen. Als ob das Plakat der Polizeigewerkschaft nicht schon ausreichte. Ich trat ein, ohne anzuklopfen. Das verschafft mir die Ehre. Ich habe mich blöd verhalten, Bertha, neulich. Du weißt schon, als sie Serge umgelegt haben. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich meine Aussage doch gern unterschreiben. Erzähl keinen Unsinn, Montale. Schwulengeschichten locken niemanden in den Ofen hervor. Das sind Nicker und Kameltreiber, mit denen wir uns ernsthaft befassen müssen. Das meine ich eben, verstehst du? Vielleicht war das keine Geschichte zwischen Schwulen, die ein böses Ende genommen hat. Vielleicht war Serge Tod eher die Folge von Araber-Affäre. Komm auf den Punkt, Montale. So musste es gewesen sein. Schwul oder nicht, die Jungs und Mädchen der Vorstädte waren Serges Leben gewesen. Er konnte sich nicht einfach so von heute auf morgen geändert haben. Die Jugendlichen am Rande der Gesellschaft ausspionieren, so etwas hätte Serge nie gemacht. Jeder Typ, dessen Namen er den Bullen preisgegeben hätte, wäre zum Abschuss freigegeben gewesen. Du wusstest, dass der Verfassungsschutz einen Spitzel in die Vorstädte geschickt hatte. Aber Serges Rolle dabei hast du erst vor ein paar Monaten erfahren, als Serge ausgestiegen war. Auf Pertins Schreibtisch war kein Gespräch angekommen. Loubet hatte mich vergessen. Ich bin beeindruckt. Mir war halbwegs klar, dass meine Sicht der Dinge den Tatsachen sehr nahe kam. Serge hatte sich etwas in den Kopf gesetzt, was noch niemand gewagt hatte. Er suchte die jungen Leute auf, die auf dem radikalen Kurs waren, und sprach mit ihnen, dann mit ihren Eltern, Brüdern und Schwestern. Gleichzeitig informierte er die anderen Jugendlichen, damit sie sich einmischten, damit alle in den Vorstädten sich einmischten. Das Chaumont-Prinzip. Er hatte hervorragende Ergebnisse damit erzielt. Serge war in den Vorstädten allgemein bekannt. Man hörte ihm zu, man vertraute ihm, weil er das System zur Rekrutierung junger Börs Stück für Stück auseinandergenommen hatte. Krieg den Dealern zum Beispiel. Serges Aufzeichnungen hatte ich entnommen, dass eine der Gebetsstätten, der Hinterraum eines Tuchhändlers nahe der Place d'Aix, als Treffpunkt für Dealer diente. Der Ladeninhaber war kein anderer als Nassers Onkel, der berüchtigte Abdelkader. Worauf zielst du ab? Endlich biss er an. Auf dich, de Tête. Zunächst, dass die Verfassungsschützer dir aufgetragen haben, Serge ausfindig zu machen. Aber das hattest du ja schon getan, mit Sadnars Hilfe. Dann einen Weg zu finden, seinem Kreuzzug ein Ende zu setzen, ihn umzulegen, mit anderen Worten, mit Hilfe von einigen Ganoven, die sich zum Islam bekehrt haben, wie Nasser und Amel. Mir scheint, du hast vergessen, die beiden dem Richter zu übergeben. Nur so weiter und ich schlag dir die Fresse ein. Siehst du, Pertin, du hättest ausnahmsweise einmal zugeben können, dass ich nicht so blöd bin, wie ich aussehe. Kali? Ja? Schöner Tag heute, nicht? Wie wär's mit etwas frischer Luft am Steinbruch? Wir haben einen Gast. Vorne klingelte das Telefon. Dann auf Pertins Tisch. Ja, wer ist da? Ja, alles klar. Für dich. Loubet fragte, was ich bei diesem Arschloch machte. Sind wir durch, wir zwei, oder gilt die Einladung zu den Steinbrüchen noch? Ja, in einer halben Stunde, okay. Ach, wo du gerade dabei bist, schau mal nach, was du über einen gewissen Nani hast. Alexandre Nani. Okay, erkläre ich dir später, Loubet. Er hatte aufgelegt. Aufgeknallt, besser gesagt. Loubet ist auch keine kugelsichere Weste. Und das wirst du doch trotz allem nicht tun, Bertha. Heute Morgen bei Sadnar Feuer legen zu lassen, war schon keine gute Idee, wenn du mich fragst. Vor allem, weil die beiden Jungs, du weißt, wen ich meine, sich nicht mal die Zeit genommen haben, nachzusehen, ob Sadnar wirklich gegrillt wurde oder nicht. Natürlich wirst du ihm keine Tränen nachweinen. Der Hieb saß. Es war wie mit den Thunfischen. Irgendwann wurden sie immer schwach. Man musste nur lange genug aushalten, um erneut zuzuschlagen. Was weißt denn du davon? Ich war dort, verstehst du? Sadner hat dich angerufen. Ach ja? Ich blaffte, aber nur fast. Ich zog das Notizbuch hervor. Da steht alles drin. Siehst du, du brauchst es nur zu lesen. Ich schlug es aufs Geratewohl auf. Abdelkader, Nassers Onkel. Dieses Heft ist eine Goldgrube. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass dieser Abdelkader vielleicht einen schwarzen BMW fährt. Die Sorte, die neulich am Nachmittag in Bigot gesehen wurde. Sie waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie Abdelkaders Auto benutzt haben, als sei es ein Spaziergang. Bertin lachte nervös und riss mir das Heft aus der Hand. Er blätterte es durch. Es enthielt nur weiße Seiten. Das Original lag sicher in meinem Wagen und ich hatte ein neues gekauft, bevor ich gekommen war. Du verarschst mich, du Sack. Du hast verloren. Loubet hat das Original. Ich will dir was sagen, Bertin. Es macht wirklich einen schlechten Eindruck, dass du dich mit deinen Leuten verdrückst, während irgendwelche Mistkerle haltlose Jungs manipulieren, damit sie Frankreich in Schutt und Asche legen. Noch was vorzubeten? Dass ich nie ein Freund von Saddam Hussein war. Ich bevorzuge Araber ohne Bart und Marseille ohne euch. Leb wohl, Detet. Behalt das Heft für deine Memoiren. Auf dem Weg hinaus riss ich das Plakat mit dem Flugblatt der Front National ab. Ich knüllte es zusammen und zielte auf die Mülltonne am Eingang. Treffer. Es gelang mir, Loubet zu überreden, im Lourcin am alten Hafen essen zu gehen. Ich fing also von vorn an, mit meiner Ankunft in Bigot, dem Attentat auf Serge, bis zu Sadners Tod. Und meine kleine Unterhaltung mit Bertin. Serge war mit Sicherheit schwul, pädophil sogar, was soll's. Die Jungs und Mädchen waren sein Leben. Vielleicht mochte er sie ein wenig zu sehr. Und wenn schon. Mir ging es mit Serge wie mit den Leuten, die ich liebte. Sie hatten mein Vertrauen. Loubet blätterte in Serges Notizbuch. Bei ihm konnte ich hoffen, dass all die sorgfältig festgehaltenen Daten nicht vergammeln würden. Und vor allem, dass Pertin die Affäre nicht unbeschadet überstehen würde. Er war für mich das Symbol einer Polizei, die bereit ist, über Leichen zu gehen. Mit ihrer Verachtung, ihrer Fremdenfeindlichkeit, ihrem Hass. Ich wollte die Tat fallen sehen. Aber ich machte mir keine falschen Hoffnungen. Ich nehme mir deinen Abdelkader vor. Wir werden ja sehen, ob Pertin sich hält. Und was ist mit den anderen, den echten Mördern von Draoui und Guitou? Mach dir keine Sorgen, ich werde sie kriegen, glaub mir. An Zeit fehlt es uns am wenigsten. Nehmen wir noch ein Dutzend Austern und Seeigel? Gern. Hast du mit ihr geschlafen? Einem anderen hätte ich nicht geantwortet. Nein. Bereust du es? Und wie? Ich muss zugeben, dass sie etwas Unwiderstehliches hat. Draoui hat ihr nicht widerstanden. Sie wollte, dass Draoui ihr hilft, Fabre zu retten. Retten? Wovor? Kück wollte in die Modebranche einsteigen. Fabre hat ihr das Geld dafür besorgt. Viel Geld. Schmutziges Geld. Kücks Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft. Die Aktionäre sind Banken aus der Schweiz, Panama, Costa Rica. Sie ist die Direktorin, das ist alles. Nicht einmal ihr Markenzeichen gehört ihr. Das Geld wird auf ein anderes Konto der Gesellschaft überwiesen, nicht auf ihr laufendes. Ein Schweizer Konto, für das sie keine Unterschriftsvollmacht hat. Kapierst du? Sie hat es nicht sofort verstanden. Erst an dem Tag, als wichtige Bestellungen angeliefert wurden und ihr Mann ihr erklärte, es sei nicht nötig, sie zu bezahlen. Sie solle nur den Empfang bestätigen. Wenn ich dich recht verstehe, sprechen wir von der Mafia. Babette, eine Journalistin und Freundin von mir, hatte mir das mal erklärt. Sie kannte sich mit der Mafia aus. Seit einigen Monaten war sie in Italien. Dort bereitete sie zusammen mit einem italienischen Kollegen ein Werk über die Mafia in Frankreich vor. Für sie war klar, dass Frankreich in 2 Jahren in einer ähnlichen Lage sein würde wie Italien. Schwarzgeld, dessen Herkunft laut Definition im Dunkeln bleiben musste, war zum gängigsten Lebensmittel der Politiker geworden. Hatte Fabre Verbindungen zur Mafia? Kück hat mir anvertraut, dass sein Büro wärmstens für einen europaweiten Umbau der Mittelmeerhäfen empfohlen worden war. Er baute auch das neue Parkhaus an der Vieille Charité. Gefüllte Kassen für Adrien Fabre. Das ist ein anderes Kaliber als Serge und die Bärtigen. Kaum. Es ist was anderes. Das ist alles. Es stinkt ganz genauso. Für Draoui versinkt Algerien gerade im selben Mafiasumpf. Der Krieg der islamischen Heilsfront gegen die derzeitige Regierung in Algerien ist kein Glaubenskrieg. Es ist nur ein Kampf um ein Stück des Kuchens. In Russland ist es genauso, wie du weißt. Von der Seite haben wir nichts zu erwarten. Es wird uns noch umbringen. Um auf Kück zurückzukommen. Sie hat die Dinge nur ausgelöst, weil sie wollte, dass Fabre mit seinen Mafia-Freunden brach. Sie hat angefangen, in seinen Geschäften rumzuschnüffeln. Ihr Leben war bedroht. Und das hieß Matthias. Sie hat Fabre angefleht, aufzuhören, aber Fabre war an Händen und Füßen gefesselt. Wie gewisse Politiker. Sie meinen, wenn sie einmal ganz oben auf der Leiter stehen, würden sie stark genug sein, um aufzuräumen. Schluss mit den schlechten Angewohnheiten der schlechten Gesellschaft. Aber nein. Es ist unmöglich. Mit dem ersten Schmiergeldumschlag bist du tot. Mit dem ersten krummen Geschäft auch. Fabre konnte nicht einfach einen Strich unter das Ganze ziehen. Er wollte nicht untergehen. Nur deshalb hat Kück Osin Draoui verführt, um ihren Mann zu demütigen, ihm zu sagen, dass sie ihn nicht liebte. Erpressung aus Verzweiflung, weil sie ihn tief drin, glaube ich, doch liebte. Adrian Fabre hat nichts davon verstanden. Kück war sein Leben. Sicher ist, dass er sich von ihr betrogen fühlte. Und von Osin Draoui. Schon, dass all seine Forschungen dem geplanten Parkhaus an der Vieille Charité entgegenstanden. Fabres Büro hatte die Oberleitung. Ich weiß. Aber siehst du, Montale, die Ausgrabungen an der Vieille Charité sind wahrhaftig nichts Besonderes. Aber Fabre ließ den Archäologen keine Chance. Und die spannendste Baustelle ist die an der Place Jules Verne. Die Funde dort gehen bis ins 6. Jahrhundert vor Christus zurück. An der Stelle werden wir nie ein Parkhaus sehen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Draoui und Fabre hatten einen gewissen Respekt voreinander. Deshalb hat Fabre ihm Unterkunft bei sich gegeben. Was für eine unglaubliche Geschichte. Ja, die bezaubernde Geschichte einer Freundschaft, die böse endet. Wie es jeden Tag in der Zeitung steht. Aber Kück hat nichts mit Fabres Tod zu tun. Und Draouis Tod nichts damit, dass er mit Kück geschlafen hat. Es ist etwas Ernsteres. Es war ein Killer. Wie bei Guitou. So ernst, dass dafür extra zwei aus Toulon kommen, um Osin Draoui zu töten. Scheiße, jetzt musste ich es ihm sagen. Aha. Und woher weißt du das? Dass sie aus Toulon gekommen sind? Sie haben sie am ersten Tag an meine Fersen geheftet, Lubé. Sie suchten die Kleine, Naima, die mit Guido im Bett war. Ich wusste, wer sie war. Darum warst du in Bigot. Darum, ja. Du hast Glück, dass ich eine Schwäche für dich habe, Montale, denn am liebsten würde ich dir den Hals umdrehen. Ich breitete alles vor ihm aus, was ich wusste. Guido, Naima, die Familie Hammoudi. Schließlich alles, was Kück mir letzte Nacht erzählt hatte. Dass sie Naima beim Matthias getroffen hatte, dass Naima nach dem Schuss die Stimme Fabres neben zwei anderen gehört hatte, wie er rief, ihr habt ihn umgebracht. Sie selber hätte sich in der Dusche versteckt, bis es wieder ruhig war. Und wo sind sie jetzt, sie und Matthias? Nun, wir wissen es nicht. Machst du dich über mich lustig, oder was? Ich schwöre. Ich werde dich einlochen, Montale. Du hast genug Unheil angerichtet. Auch wenn ich die Rechnung zahle. Jetzt hast du einen Schreck gekriegt, was? Und ob. Sie wären alle gekommen, um mich zu begaffen, wie im Zoo. Pertin hätte mir Erdnüsse gebracht. Die Rechnung teilen wir uns. Ich werde einen Fahndungsbefehl für Balducci und den anderen herausgeben. Narni. Wie bist du auf ihn gestoßen? Narni. Der Vorhang ging über einer der verruchtesten und unvorstellbarsten Schweinereien auf. Ich spürte, wie mein Magen sich umkrempelte. Mir wurde schlecht. Was hast du, Montale? Bist du krank? Vor mir stand der schöne Mann mit den ergrauenden Schläfen und mit einem dicken goldenen Siegelring an der rechten Hand. Alexandre Narni. Narni. Keine Ahnung, wer das ist. Und wer ist dieser Narni? Das kannst du mir nicht erzählen. Der Name ist dir doch nicht aus heiterem Himmel eingefallen. Einer der Waffenträger von Jean-Louis Farget. Aber an Farget kannst du dich doch erinnern, oder? Die Mafia. Ja, klar. Dein Narni hat sich jahrelang an der ganzen Küste als Erpresserkönig hervorgetan. Und was macht er jetzt? Er ist Finanzberater bei einer internationalen Gesellschaft für Wirtschaftsmarketing. Die Gesellschaft, die das zweite Konto von Küks Gesellschaft führt. Ebenso das zweite Konto von Fabris Architektenbüro. Und noch mehr. Ich hatte keine Zeit, die Liste genau durchzusehen. Dahinter steckt die neapolitanische Camorra. Du siehst also, Fabre steckte schwer in der Klemme. Dieses Wirtschaftsmarketing, was verstehen die Typen deiner Meinung nach darunter? Ich wusste es. Babette hatte es mir erklärt. Wucher. Sie leihen Firmen, die in Schwierigkeiten stecken, Geld. Schmutziges Geld, versteht sich. Zu astronomischen Zinsen. 15-20% und mehr. Ganz Italien funktioniert schon so. Sogar einige Banken. Die Mafia hat den französischen Markt überrollt. Die Affäre um die Industriegruppe Schneider kürzlich mit ihren belgischen Filialen war das erste Beispiel. Und wie kommt Fabre da hinein? Er hat angefangen, Geld aufzunehmen, um sein Büro in Schwung zu bringen. Dann sehr viel, um Kück einen guten Start in der Modebranche zu verschaffen. Aber in den letzten Monaten ist er mit seinen Rückzahlungen ein wenig ins Hintertreffen geraten. Ossine Draoui war eine Warnung für Fabre, verstehst du? Die erste. Deshalb haben sie ihn dort bei ihm zu Hause vor seiner Nase umgebracht. Seit Montag hat Fabre auffallend hohe Beträge abgehoben. Was hatte er mit dem Geld vor, wenn er es nicht zurückzahlen wollte? Der Tod des Jungen muss für ihn ein Schlag gewesen sein. Was ging ihm durch den Kopf? Auspacken? Erpressung, um seine Ruhe zu haben? Du siehst, was für ein dreckiges Geschäft das ist. Balducci, Narni. Mit den Gestalten ist nicht zu spaßen. Verdammt, jetzt muss ich aber wirklich los. Ein Rat. Wenn du was Neues von den Kindern hörst, vergiss nicht, mich anzurufen. Ich möchte nicht, dass ihnen etwas zustößt. Du doch auch nicht, nehme ich an. Lube, ich mag dich gern. Dann tu mir einen Gefallen, Fabio. Geh fischen. Das ist gesünder für deinen Magen. Die Fähre kam. Draußen war wunderschönes Wetter. Ich hatte ganz vergessen, dass es die Sonne gab. Vom Wasser stieg ein strenger Geruch auf. Normalerweise hätte ich gesagt, es stank. Aber in diesem Moment tat mir der Geruch unendlich gut. Ein Glücksduft, als wenn Marseille mich in die Nase biss. Ich gönnte mir eine Hin- und Rückfahrkarte für die kürzeste und schönste aller Reisen. Einmal quer durch Marseille. Bevor ich das Ursin verlassen hatte, hatte ich Gelou im Hotel angerufen. Sie erwartete mich in New York. Ich wusste nicht, was ich tun würde, wenn Narni da war. Vielleicht würde ich ihn auf der Stelle erwürgen. Aber Gelou war allein. Alexandre ist nicht da? Er wird in einer halben Stunde hier sein. Ich wollte dich unter vier Augen sprechen. Was ist los, Fabio? Mit Gitu? Gelou hatte Ringe unter den Augen. Sie war von Angst gezeichnet. Er ist tot. Ich nahm ihre Hände, dann sah ich ihr in die Augen, mit all der Liebe, die ich für magere Zeiten aufgehoben hatte. Nein. Komm. Und ich zwang sie aufzustehen, hinauszugehen, bevor sie zusammenbrach. Wir gingen am Quai entlang, schweigend, eng aneinander geschmiegt. Einen Augenblick überlegte ich, wo dieser Mistkerl war. Er musste irgendwo auf der Lauer liegen. Aber ich hatte einen Vorteil gegenüber Narni. Ich wusste jetzt, was für ein mieses Stück Dreck er war. Gelous Schulter begann unter meiner Hand zu zucken. Die Tränen kamen. Ich blieb stehen und nahm sie in die Arme. Warum? Das spielt jetzt keine Rolle mehr, Fragen oder Antworten. Es ist einfach so, Gelou. So und nicht anders. Alle Worte, die ich ihr sagen konnte, stammten aus dem Lexikon menschlicher Unzulänglichkeit. Es gab nichts zu sagen. Wo ist dein Wagen? Im Parkhaus hinter dem Hotel. Warum? Frag nicht, Gelou. Auf welchem Parkdeck? Eins, zwei? Eins, auf der rechten Seite. Ich legte meinen Arm wieder um ihre Schultern und wir gingen zum New York zurück. Die Sonne versank hinter den Häusern auf der Anhöhe des Panierviertels. Diese Momente erhabener Schönheit gaben mir den Halt, den ich dringend brauchte. Wir standen vor einem der Metroeingänge am alten Hafen. Es gab drei. Diesen, einen unten an der Canebière, den dritten an der Place Gabriel Péri. Du gehst jetzt zu deinem Wagen. Du steigst ein und wartest, bis ich komme. Ich bin in weniger als 10 Minuten bei dir. Schaffst du das? Ja. Du tust so, als würdest du ins Hotel zurückkehren. Davor zögerst du ein paar Sekunden, als wenn du an etwas dächtest. Etwas, das du vergessen hast zum Beispiel. Dann gehst du gemächlich zum Parkhaus. Okay? Ja. Ich umarmte sie wie zum Abschied. Drückte sie an mich. Es ist wichtig, dass du genau tust, was ich dir gesagt habe. Hast du verstanden? Sie nahm meine Hand. Dann ging sie über die Straße und ich fuhr auf der Rolltreppe in die Metrostation hinunter. Ohne Eile. Kaum unten rannte ich. Quer durch die ganze Station bis zum Ausgang Gabriel Péri. Ich nahm zwei Stufen auf einmal und landete auf dem Platz. Dort ging ich nach rechts und kam vor dem Palais de la Bourse auf die Canebière. Das Parkhaus war gegenüber. Wenn Narni oder der andere, Balducci, mich beobachteten, war ich ihnen einen Schritt voraus. Ich ging bei Rot über die Straße und tauchte ab in das Parkhaus. Scheinwerfer blitzten auf und ich erkannte Gelous Saab. Rutsch rüber, ich fahre. Wohin, Fabio? Was hast du vor? Nur eine Spazierfahrt. Wir müssen reden, oder nicht? Ich muss einige Dinge aus deinem Leben verstehen. Was verstehen? Wie meine geliebte Cousine Gelou Alexandre Narni, einen Profikiller der Mafia, kennengelernt hat und wie sie 10 Jahre mit ihm schlafen konnte, ohne etwas zu merken. Wie hast du Narni kennengelernt? In dem Restaurant, das ich mit Gino hatte. Er war Gast. Nur wenige Monate nach der Eröffnung wurde Narni einer der besten Gäste des Restaurants. Er kam immer mit bekannten Persönlichkeiten. Bürgermeister, Abgeordnete, lokale Größen, Minister, Leute aus dem Showgeschäft, vom Film. An den Wänden häuften sich ihre Fotos. Gelou posierte mit jedem von ihnen, wie ein Star. Sie machten gutes Geld, eine glückliche Zeit. Narni besorgte ihr Einladungen zu offiziellen Anlässen und Galaempfängen. Bist du allein hingegangen? Ja. Das Restaurant musste laufen. Gino stand mit beiden Beinen fest auf der Erde. Dafür habe ich ihn geliebt. Er hat mir Ausgeglichenheit gegeben. Sie verlor sich in Gedanken. Ich erzählte ihr alles. Nun, fast alles. Gelou, der Typ lebt mit dir. Gitu hat er aufwachsen sehen. Angenommen, du wärst nicht zu mir gekommen. Stell dir vor, wir hätten nichts davon gewusst. Narni kommt daher und bringt diesen Osin Draoui um. Und anschließend Gitu, der unglücklicherweise im Weg stand. Er kommt zurück nach Gap, zieht seinen Schlafanzug an, frisch gewaschen und gebügelt und legt sich zu dir ins Bett. Warst du in den letzten Jahren glücklich? Ja, ich denke schon. Was hat Gino von Narni gehalten? Er mochte ihn nicht besonders. War eifersüchtig? Wie jeder gute Italiener, aber es war nie ein Problem. Was war es dann? Manchmal brachte Alex auch seltsame Leute mit, gut gekleidet, aber in Begleitung von Leibwächtern, verstehst du? Gino sagte, die seien von der Mafia. Hat er Narni drauf angesprochen? Nein, wo denkst du hin? Er war ein Gast. Nur manchmal hatte ich den Eindruck, wir verdienten weniger als zu Anfang. Gino sagte, das Restaurant sei ein Fass ohne Boden. Das Restaurant war immer voll und dennoch schwammen wir nicht im Geld. Er begann ans Verkaufen zu denken. Gino und Gelou, Adrien Fabre und Cuc. Die Mafia nahm mit einer Hand, was sie mit der anderen gegeben hatte. Sie machte keine Geschenke. Man entkam ihrem Würgegriff nicht. Außerdem liebte Narni die Wirtin, Gelou. Eines Abends hatten sie sich gestritten. Gino hatte sich auf ein Glas Wein zu ihm an den Tisch gesetzt. Alex bestellte nichts mehr und verabschiedete sich knapp. Aber er hat mich lange angesehen. Wann war das? 1 Monat, bevor Gino umgebracht wurde. Fabio, du willst doch nicht sagen, dass... Eben, ich wollte nichts sagen. Nach jenem Abend setzte Narni keinen Fuß mehr in das Lokal. Er tauchte erst 2 Tage nach Ginos Tod wieder auf. Zur Beerdigung, genauer gesagt. Er war es dann, der den Verkauf des Restaurants in die Hand nahm. 1 Jahr später schlug Narni ihr vor, mit ihm nach Gap zu ziehen. Ohne recht zu wissen, wie ihr geschah, hatte Gelou sich in seinen Armen wiedergefunden. Aber sie bereute es nicht. Narni hatte bekommen, was er begehrte. Das musste ich ihm lassen. Hatte er Gino deshalb umgebracht? Aus Liebe? Oder weil Gino jede weitere Zahlung verweigert hatte? Was spielte das noch für eine Rolle? Der Typ war ein Killer. Er hätte Gino so oder so umgebracht. Weil Alexandre Narni war wie alle Mafiosi. Früher oder später nahmen sie sich, was sie wollten. Macht, Geld, Frauen. Und was jetzt? Du ruhst dich jetzt aus. Im Hotel? Nein, du kehrst nicht dahin zurück. Nani ist jetzt wie ein toller Hund. Er ist zu jedem Mord fähig, sogar an dir. Das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht, Jilu? Dass er mich umbringen könnte. Er konnte zärtlich sein. Verdammte Scheiße, dachte ich. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Auch das noch. Zärtliche Killer. Narni ist ein Killer. Dich hat er mit Sicherheit auch geliebt, aber das ändert nichts. Er ist ein professioneller Killer, der vor nichts zurückschreckt. Töten ist seine Arbeit. Er hat Rechnungen für Mächtigere zu begleichen. Noch gefährlichere Typen. Sie töten nicht mit Waffen wie er, aber sie haben Politiker, Industrielle und Leute aus der Armee in ihrer Gewalt. Für sie zählt kein Menschenleben. Narni kann es sich nicht leisten, seinen Weg mit Verletzten zu pflastern. Er konnte Gitu nicht leben lassen. Und dich auch nicht. Oder mich. Du musst auch den letzten Rest an zärtlichen Gefühlen für ihn abtöten. Sonst kann ich dir nicht helfen. Denk an Gitu. An Narni mit der Knarre, wie er abdrückt. Hör auf! Du musst Gitu vor dir sehen und Narni. Du musst dir vor Augen halten, wie er abdrückt. Ich werde ihn umbringen, Jilu. Mit der Schweinerei aufräumen. Ein wenig klar Schiff machen um uns herum. In unseren Köpfen, in unseren Herzen. Dann und nur dann können wir versuchen, weiterzuleben. Jilu drückte sich an mich, wie in unserer Jugend, als wir aneinander geschmiegt im selben Bett lagen und uns wilde Geschichten zum Fürchten erzählten. Aber der Spuk hatte uns eingeholt. Er hatte einen Namen, ein Gesicht. Narni. Ich fuhr los. Dort, wo ich sie hinbrachte, würde es ihr besser gehen. Endlich erschien der gewaltige, vergoldete Buddha am Hang eines Hügels. Der kürzlich erbaute Tempel beherbergte auch ein Zentrum für buddhistische Studien. Kük erwartete uns dort, mit Naima und Matthias. Dort hatte sie die beiden versteckt. Es war Küks Geheimplatz. Dort suchte sie Zuflucht, wenn es ihr schlecht ging, zum Meditieren und Nachdenken. Dort war Jilu gut aufgehoben, bei ihnen. Ich küsste sie auf die Stirn. Ich muss dir noch etwas sagen. Und ich wusste, dass ich dieses Etwas lieber nie gehört hätte. Ich nahm die Küstenschnellstraße über die Häfen, nur weil es mir Vergnügen bereitete, die Kays von oben zu sehen. Meine Träume waren noch da, unversehrt. Würde ich endlich mit meinem Leben aufräumen, wenn ich Narni umbrachte? Wie konnte ich überhaupt sicher sein, dass ich Narni töten würde? Weil ich nichts mehr zu verlieren hatte? Aber er hatte auch nichts mehr zu verlieren. Und sie waren zu zweit. Ich tauchte in den Tunnel am alten Hafen ein und kam unter dem Fort Saint-Nicolas wieder zum Vorschein. In der Rue Francis d'Avezot parkte ich in der zweiten Reihe neben meinem R5. Ich packte einige Kassetten und Redouans Knarre in den Saab. Dann fuhr ich wieder los zum alten Hafen, nur wenige Schritte vom Hotel Alizé entfernt. Kurz vor dem Hotel ging ich in eine Telefonzelle und rief Narni an. Da sah ich den Safran, schön in der zweiten Reihe vor dem New York geparkt, sicher mit Balducci am Steuer. Was für ein Glückstag, sagte ich mir. Narni war gleich am Telefon. Montale, wir wurden einander noch nicht vorgestellt, du und ich. Aber das können wir jetzt nachholen, nicht wahr? Wo ist Jolou? Zu spät, mein Lieber, dich um ihre Gesundheit zu sorgen. Weiß sie Bescheid? Sie weiß Bescheid. Alle wissen es. Sogar die Bullen wissen es. Uns bleibt nicht viel Zeit, wenn wir das unter uns regeln wollen. Wo bist du? Zu Hause. Ich kann in einer Dreiviertelstunde da sein. In New York. Ich hängte auf und wartete. Er brauchte keine 10 Minuten, um herunterzukommen und in den Safran zu steigen. Ich ging wieder zum Saab. Auf geht's, sagte ich mir. Ich hatte eine Idee. Jetzt konnte ich nur noch hoffen, dass sie gut war. Wegen der Staus würde ich den Safran am Quai de Rive Neuf einholen. Darauf hatte ich gesetzt. Sie hatten beschlossen, über die Corniche zu fahren. Na dann los. Als sie sich Richtung Pointe Rouge einfädelten, kam ich langsam hinter ihnen heran und machte sie auf mich aufmerksam, indem ich die Scheinwerfer aufblitzen ließ. Dann fuhr ich ohne anzuhalten um die Statue herum und bog in die Avenue du Prado ein. Vor der Avenue de Bonnevain konnten sie nicht wenden. Mir gab es genug Zeit, nach Prado zu kommen. Ohne Risiko. Dort würde ich auf sie warten. Dann würde die Verfolgungsjagd beginnen. Ich wickelte Schießeisen und Munition aus der Plastiktüte, lud und entsicherte die Waffe und legte sie mit dem Kolben zu mir auf den Beifahrersitz. Dann legte ich eine Kassette von Zizi Top ein. Die brauchte ich jetzt. Die einzige Rockgruppe, die ich mochte. Die einzig wahre. Ich entdeckte den Safran. Ich fuhr los. Sie mussten sich fragen, was für ein Spiel ich mit ihnen spielte. Es machte mir Spaß, sie aus der Fassung zu bringen. Ihre Nervosität war einer meiner Trümpfe. Mein ganzer Plan basierte auf einem Fehler ihrerseits. Einem hoffentlich fatalen Fehler. Auf dem Boulevard Michelet hatte ich grüne Welle. Dann auf den Radkappen über die Kreuzung von Mazarin. Hinter Redon und Lumigny begann die Landstraße Richtung Cassis. Ich kannte sie in- und auswendig. Und dort führten eine Menge Wege in die Buchten. Die D559 war eine kurvenreiche Straße, eng, gefährlich. Ich nahm die Steigung mit 110, den Safran an der Stoßstange. Der Saab kam mir ein wenig lahm vor, aber er reagierte gut. Chelou hatte ihm bestimmt noch nie so eine Fahrt zugemutet. Nach der ersten großen Kurve sah ich die Nase des Safran auf der Höhe meines hinteren Seitenfensters auftauchen. Und Narnis Arm mit einer Knarre in der Hand. Ich schaltete in den vierten Gang. Ich fuhr fast 100 und gewann wieder an Boden. Jetzt, wo ich dabei war, begann ich zu zweifeln. Balducci schien ein Ass am Lenkrad zu sein. Scheiße, ich hatte Hunger. Idiot, du hättest vorher essen sollen. Wieder mal typisch. Gleich losrasen, ohne auch nur Luft zu holen. Der Safran klebte immer noch an der Stoßstange. Nun gut, du hast keine Wahl, Montale. Sieh zu, dass du da heil rauskommst, okay? Dann kannst du schlemmen, so viel du willst. Ein Auto kam uns entgegen. Der Fahrer gab wilde Zeichen per Lichthupe. Er geriet in Panik, als er uns in diesem Tempo hinaufrasen sah. Ganz ruhig. Mit 100 auf diesem verteufelten Ginest, stell dir das mal vor. Wir stiegen über die Bucht von Marseille. Von hier aus hatte man einen der schönsten Ausblicke über die Stadt. Ich schaltete wieder in den fünften und ging auf 90 runter. Sofort hatte ich den Safran wieder an der Stoßstange. Er setzte zum Ausscheren an, der Hund. 100 Meter, mir fehlten noch 100 Meter. Ich schaltete in den dritten runter, der Wagen schien zu springen. Gleich am Ende der vierten Kurve beschleunigte ich wieder auf 100. Fuhr mir eine gerade Strecke. 900, 1000 Meter, mehr nicht. Danach ging es rechts herum, nicht links wie bisher. Ich gab Gas, den Safran immer noch im Nacken. 110, er scherte aus. Der Safran kam auf meine Höhe. Ich gab Gas, 120, der Safran hielt mit. Ich erkannte Narnis Knarre an meiner Scheibe. Da, ich trat voll auf die Bremse. 110, 100, 90. Ich meinte einen Schuss zu hören. Der Safran überholte mich und fuhr weiter. Gegen die Leitplanke aus Beton. Überschlug sich und verschwand in der Luft. Alle vier Räder nach oben. 500 Meter weiter unten die Felsen und das Meer. Keiner von denen, die diesen großen Sprung machten, hatte das jemals überlebt. Mein Fuß zitterte auf dem Pedal. Ich fing an zu lachen. Hysterisch. Ah, Ich dachte an Narni, Gitus Vater. Narni hatte seinen Sohn umgebracht. Aber er wusste nicht, dass Gitu von ihm war. Jelou hatte es ihm nie gesagt, weder ihm noch sonst jemandem. Nur mir. Vorhin. Warum hätte ich es ihm beichten sollen? Gitu war Ginos Sohn, das Kind unserer Liebe. Ich hatte Jelous Gesicht in meine Hände genommen, Jelou. Ich wollte die Frage nicht hören, die ihr auf der Zunge lag. Glaubst du, dann wäre alles anders geworden, wenn er gewusst hätte, dass es sein Sohn war? Jelou und ich hätten damals heiraten sollen. Ich spuckte in die Luft, dorthin, wo Narni und Balducci in die Tiefe gestürzt waren. Für immer. Angewidert und völlig erschöpft spie ich in ihr Grab. Ist Lubé da? Nimmt gerade zwei Jungs in die Mangel. Du kennst sie übrigens, Nasser und Redouan. Hat sie heute Nachmittag geschnappt. Die Idioten sind wieder mit dem schwarzen BMW spazieren gefahren. In die Cité La Paternelle. Es war nicht gerade der Jackpot, aber der Gebetssaal, der war ein wahres Arsenal. Sie waren gerade dabei, den Ramsch zu verladen. Morgen findet eine Großrazzia statt. Sie werden an allen Ecken aufliegen. Dein kleines Heft ist Gold wert, sagt Lupe. Alles fügte sich zusammen, wie immer. Und die Verlierer zahlten den Preis. Übrigens, Lupe empfiehlt dir wärmstens fischen zu gehen. Er sagt, es ist das Beste für dich. Kaum hatte ich von meinem Haus geparkt, als ich Honorine aus ihrer Tür kommen sah. Sagen Sie, haben Sie schon gegessen? Wenn Sie einen Schmorbraten haben, sage ich nicht nein. Oh, eher nur wieder Schmorbraten. Oh. Als ob wir nichts anderes zu tun hätten. So liebte ich sie. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen schnell etwas Knoblauchbrot. Lassen Sie, Honorin. Mir ist viel mehr nach dem Gläschen. Ich hole meine Flasche. Nein, nein. Sie werden noch alle aufwecken. Wen alle? Nun, in Ihrem Bett liegen Jelou, Naima und, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, die Dame aus Vietnam. Kük? Genau. Auf der Couch liegt Matthias. Und auf einer Matratze, die ich in die Ecke gelegt habe, Naimas Bruder. Murat, richtig? Richtig. Was haben die da zu suchen? Was weiß ich. Wahrscheinlich dachten sie, dort seien sie besser aufgehoben als anderswo, oder? Was meinen Sie, Fonfon? Na, ich denke, sie haben richtig gehandelt. Willst du bei mir schlafen, Fabio? Danke. Lieb von dir. Aber ich glaube, ich bin gar nicht mehr müde. Ich werde eine Runde aufs Meer rausfahren. Sieht nach einer schönen Nacht aus. Ich umarmte sie. Ich schlich zu mir hinein wie ein Dieb. Aus der Küche holte ich mir eine volle Flasche Lagavulin, eine Jacke und eine Decke aus dem Schrank. Ich stülpte meine alte Fischermütze auf und stieg zu meinem Boot hinunter. Mein treuer Freund. Ich ruderte hinaus und heulte. Teufel tat das gut. Schurmo. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Izzo. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. Zweiter Teil. Fabio, Hans-Peter Hallwachs, Lubé, Burkhard Klausner, Pertin, Thomas Thieme, Kück, Deborah Kaufmann, Gelou, Maria Hartmann, Honorine, Regina Lemnitz, Fonfon, Helmut Kraus. Sowie Christian Gaul, Peter Gaweider, Rolf Marnitz, Falilou Seck, Thomas Vogt. Schnitt Sabine Winkler, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Judith Lorenz, Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.